Ella Davis sagt in beiläufigem Ton, als wollte sie sich lediglich die Zeit vertreiben, »Haben Sie weitere Menschen getötet, Danny? Ist es Ihnen einfach zu viel geworden? Waren es Schuldgefühle statt Mediengeilheit?« »War Wicker der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?« Danny blickt ihr tief in die Augen. »Ich habe niemanden getötet.« Davis lächelt. »Jedenfalls müssen Sie morgen zur Polizeistation von Manitou kommen. Wir haben ein paar weitere Fragen. Passt Ihnen 10 Uhr vormittags?« »Ja, genau mit sowas wollte ich meinen Samstagmorgen verbringen«, denkt Danny. »Was ist, wenn ich mich weigere?« Sie macht große Augen. »Tja, das wäre Ihre Entscheidung. Vorläufig jedenfalls. Aber wenn Sie lediglich das Auffinden einer Leiche gemeldet haben, würde ich meinen, dass Sie die Sache gerne aufklären wollen.« »Also abgemacht«, sagt Gelbert und reibt sich zur Bekräftigung die Hände. »Um 10, okay?« »Falls Sie es nicht bemerkt haben sollten, Ihre Leute haben meinen Wagen mitgenommen.« »Wir schicken jemanden, der Sie abholt«, sagt Gelbert. »Vielleicht sollte ich bei Budget ein Auto mieten und euch die Rechnung schicken.« »Viel Glück, dass jemand das dann genehmigt«, sagt Gelbert. »Bürokratie.« Seine Zahnstummel blinken auf und verschwinden wieder. »Versuchen können Sie es natürlich.« »Bleiben Sie über Nacht in der Nähe«, sagt Davis. »Die Stadt können Sie verlassen, aber nicht das County.« Sie lächelt. »Wir halten Sie unter Beobachtung.« »Da habe ich keinen Zweifel.« Danny zögert kurz, dann sagt er, »Wenn Sie sich so verhalten, wenn jemand Ihnen einen Gefallen tut, will ich lieber nicht wissen, was läuft, wenn jemand was ausgefressen hat.« »Wir wissen...« »Nun reicht es, Danny. Sie wissen überhaupt nichts, Inspektor Davis. Und jetzt verschwinden Sie, beide.« Unbeeindruckt öffnet sie das Fach an der Seite ihrer Umhängetasche und überreicht ihm eine Visitenkarte. »Das ist meine Mobilnummer. Über die bin ich Tag und Nacht erreichbar. Rufen Sie mich an, wenn Sie sich gegen ein weiteres Gespräch morgen Vormittag entscheiden, wovon ich Ihnen allerdings abraten würde.« Gemeinsam mit Gelbert steigt sie in den dunkelblauen Wagen. Dann fahren die beiden auf die Einfahrt des Trailerparks zu, vorüber an dem Schild mit der Aufschrift »Langsam, wir lieben unsere Kinder«. Danny geht zu Bill Dumfries hinüber. »Sag mal, was zum Teufel war das denn?« fragt er. »Ach, lange Geschichte. In aller Kürze, in einem kleinen Ort nördlich von hier, er heißt Gunnell, habe ich die Leiche von einer ermordeten jungen Frau gefunden. Hab versucht, das anonym zu melden, aber man hat mich identifiziert. Und jetzt meint man, dass ich es war.« »Du lieber Himmel«, sagt Bill und schüttelt den Kopf. »Unsere liebe Polizei.« Das hört sich gut an, auch wenn der Zweifel, den Danny in Bills Augen sieht, vielleicht reine Einbildung ist. So oder so ist das Danny egal. Bill hat bis vor 3 Jahren ein kleines Bauunternehmen geleitet, und wenn jemand in Oak Grove einen Anwalt kennt, dann er. Als Danny ihn danach fragt, konsultiert Bill sein Handy, und noch bevor der dunkelblaue Wagen auf die Straße einbiegt, zeigt sein Nachbar ihm einen Namen und eine Telefonnummer. Danny tippt die Informationen in seine Kontakte. »Erstaunlich, dass die mein Handy nicht mitgenommen haben«, sagt Danny. »Wenn ich's im Pickup im Handschuhfach gelassen hätte, wie sonst, hätten sie's jetzt.« Bill meint, er sei sich ziemlich sicher, dass sie dafür einen zusätzlichen Durchsuchungsbefehl gebraucht hätten. »Vielleicht verlangen sie's ja morgen von dir. Wenn was drauf ist, was die nicht sehen sollen, würde ich's an deiner Stelle lieber löschen.« »Da ist nichts drauf«, sagt Danny etwas zu laut. Die Leute ringsum beäugen ihn immer noch, und die Tür zu seinem Trailer steht immer noch offen. Er fühlt sich verletzt und sagt sich, das sei bescheuert, aber das Gefühl verschwindet nicht, weil es nicht bescheuert ist. »Billy!« Das ist Mrs. Dumfries, die in der Tür ihres Trailers steht, der extra breit und der nobelste im Park ist. »Komm rein, dein Essen wird kalt!« Bill dreht sich nicht mehr zu Danny um, hebt aber kurz den Daumen. »Besser als nichts«, findet Danny.